Aber es ist die christliche Lehre, wird schon wieder schwieriger. Die christliche Lehre ist die Lehre, welche Jesus Christus, unser Herr, uns gelehrt hat, um uns den Weg des Heiles zu zeigen. Also alles, was Gott geoffenbart hat und zuletzt, der Heilige Paulus am Anfang vom Hebräerbrief sagt, zuletzt hat uns durch seinen eigenen Sohn gesprochen. Die volle Offenbarung haben wir durch Jesus Christus erhalten. Ich würde nicht auf die Details eingegangen natürlich, nur ganz kurz angesprochen einmal, zusammengefasst, dass Jesus Christus diese Apostel gelehrt hat und dass die Tradition gibt und die Heilige Schrift, das kommt alles in diesem Katechismus dann erst sehr spät. Jedenfalls, das alles, was Jesus Christus uns gelehrt hat, um uns den Weg des Heiles zu zeigen, das müssen wir glauben und bekennen, wie es vorher geheißen hat. Und jetzt die große Frage überhaupt, was den Katechismus dann betrifft.